Heinz Schwitzke, ehemaliger Hörspielchef des NDR und Zeuge der Programm- und speziell der Hörspielgeschichte des Deutschen Rundfunks, berichtet jetzt in einem Essay über die Entstehung des Alexanderplatz-Hörspiels von Alfred Döblin und verweist auf denkbare Hintergründe, die schließlich zur Absetzung der für den 30.09.1930 zur Sendung vorgesehenen Inszenierung geführt haben. Den historischen Wachsplattenmitschnitt dieser Inszenierung senden wir in unserer Hörspielzeit am Donnerstag der nächsten Woche im ersten Programm um 20.15 Uhr. Berlin, das ist eine lichte Stadt. Von ihrem Kern, der flussumspülten Schlossinsel, geht eine helle, breite, übersichtliche Straße nach Westen, weit durch den grünen Riesenpark des Tiergartens bis zur Kuppel des Charlottenburger Schlosses. Und wenn man will, bis hinaus zu den Potsdamer Schlossgärten, königlich und kaiserlich, eine Achse klarer, herrschaftlicher Ordnung. Doch dahinter, gleich hinterm Stadtschloss, sozusagen hinterm Rücken der Regierer, konnte sich nahezu unbemerkt und zuhauf jenes Dunkle herandrängen und sich ansiedeln, das aus dem Osten kam. Kleinbürgertum und Proletariat, lebensvoll und düster wimmelnd. Die Regierer schufen dort nie recht Klarheit. Vor allem der Alexanderplatz, das östliche Zentrum, war in den 20ern jahrelang eine Riesenbaustelle, ein unübersichtliches Verkehrshindernis. Der Dichter Alfred Döblin war mit dem wilden Leben, mit dem ungezügelten Werden und Vergehen in dieser von Menschen wimmelnden Gegend von Jugend auf vertraut. Er hat es immer wieder nachzuzeichnen versucht. Alexanderplatz, teurer Alex, wie haben Sie dir zugerichtet? So sehen wir uns wieder. Die Berolina haben sie dir geklaut. Schön grün war es in der Mitte. Jetzt gibt's nur Bauzäune und Löcher. Kaufhaus Tietz steckt vier weiße Fahnen raus, das heißt Weihnachtsverkauf. Oben brennt die Weltkugel. Das Polizeipräsidium ist schmutzig rot, dieses unheimliche Haus, das voller Akten, Register, Büros und Beamter, Behörden und Kriminalpolizisten ist, in das schon viele, viele von dem Platz herübergekommen sind. Und dann ging's mit ihnen weiter nach Moabit und Brandenburg, nach Sonnenburg oder Tegel oder Plötzensee, wer weiß wie lange. Bahnhof Alexanderplatz. Wenn man rausguckt, wundert man sich, wie die Menschen über den Damm kommen, wo die Menschen alle herkommen. Links kommen sie vom Gericht oder Präsidium, rechts von der Markthalle. Der Platz ist nicht mehr derselbe, der voriges Jahr 1927 war. Man liest von großartigen Umwandlungen, die man vorhat. Die Architekten, Hoch- und Tiefbauer, haben quer durch den Häuserblock einen kolossalen Durchbruch herübergezogen, den ganzen Boden vom Alex unterwühlt. Die Untergrundbahn beherrscht die Situation. Ja, das sieht gräulich großartig aus. Stockwerke tief kann man runtergucken. Da hangen die Leute an den Eisenträgern und nieten und fahren mit Wagen. Oben aber marschieren wir auf Holzbohlen zwischen allerhand Bretterzäunen. Über Treppen müssen wir rauf und runter zum Bahnhof und zur Königstraße. Diese Welt ist die Welt des jungen, futuristisch-expressionistischen Dichters, der Anfang des Jahrhunderts seine ersten Schriften herausgab. Franz Marc, Kokoschka, Schreier, einer der leidenschaftlichsten Stürmer der Zeitschrift Sturm war. Später ist er zugleich Psychiater, Irrenarzt, Seelenarzt der armen Krankenkassenpatienten rings um den Alexanderplatz gewesen und auch als Dichter zugleich Diagnostiker der Großstadtmenschen. Offensichtlich liebte er es, wenn die Erde unterm Asphalt aufgerissen wurde und man tief in ihr Inneres sah. Er liebte das Gewühl der Massen, hinter deren Spuren sich die Kollektivseele der undurchschaubaren Stadt verbarg. Er liebte, den Armen und Kranken ins offengelegte Herz zu schauen und es schlagen zu sehen, das dunkle Leben, das zum Licht drängt. Hier noch eine weitere Momentaufnahme Döblins aus der Alexanderplatz-Gegend. Ich überschreite die Landsberger Straße. An der Ecke sitzt ein nettes Fräulein bei einem Gummiabseitshändler. Sie sitzt in bloßen Strümpfen völlig ernst. Er wetzt sein Messer, schneidet ihre Stiefelhacken zurecht, hämmert. Die Gollnostraße. Und die Straße ist noch finsterer und teilweise bröckliger als die Weberstraße. Links die Grenadierstraße. Der Damm ist von Menschen besetzt. Sie kommen und gehen aus den winkligen uralten Häusern. Das ist ein ganz östliches Quartier, das gutturale Jiddisch dominiert. Die nicht zahlreichen Läden tragen hebräische Inschriften. In Schaufenstern zeigt ein jüdisches Theater an, Jüdele der Blinde, 5 Akte von Josef Lateiner. Jüdische Fleischereien, Handwerkerstuben, Buchläden. An der Ecke steht alles um einen gut Berliner Ausrufer, ein Eulenspiegel. Eine weiße Maus läuft ihm über die Mütze, er zeigt Kunststücke mit falschen Millionenscheinen. Ich mache mir Platz, schlängle mich durch zur Münzstraße. Menschen, die sich offenbar kennen, erkennen, beiseite treten, Kleiderköfferchen tragen. Viel unbeschäftigte junge Burschen mit Kessen Mützen. Die Alexanderkaserne der Schutzpolizei kommt. Dann die breite Öffnung, grüner Rasen, die Gulaschkanone der Heilsarmee umlagert von Neugierigen und Ketten Armer und Alter, der Alexanderplatz, das finstere rote Polizeipräsidium. Steckbrief des Betrachters all dieses Wunderbaren und Rätselhaften. Steckbrief Alfred Döblins, von ihm eigenhändig verfasst. Wir haben die Ehre, den in Berlin ansässigen Alfred Döblin vorzustellen. Sein Bild legen wir in mehreren Exemplaren bei, ferner seinen Handabdruck. Gesichtsfarbe meist blass, die Haare dunkelbraun, gut vorhanden, mit Grauen untermischt. Die Augenfarbe ist graublau. Er ist hereditär stark kurzsichtig und astigmatisch, Kneiferträger. Am Mund fällt der Überbiss auf, angeblich in der Familie erblich. Der Knochenbau ist grazil. Der Untersuchte gehört im Ganzen mehr dem mageren, beweglichen Typ an, den Kretschmer in die schizoide Reihe stellt. Die Nase ist charakteristisch stark, auch lang, liegt im Profil in einer Linie mit der zurückfliehenden Stirn. Sie ist vorn abgebogen, die eines Juden. Hier aber fügt Döblin seiner ausführlichen Nasenbeschreibung wie erschrocken eine Erläuterung bei. Ethnologisch ist er kein reiner Typus. Es liegen nordische Akklimatisationseinflüsse vor, erkenntlich an dem Langschädel, der graublauen Augenfarbe und der Farbe der Kopfhaare, die angeblich in der Jugend flachsblond war und erst später nachdunkelte. Mehrere Kinder des Untersuchten zeigen den nordischen Anpassungstypus noch deutlicher. Die Anmerkung beweist zu unserer Beschämung, dass Döblin trotz aller Liebe sich immer als Fremdling fühlte in dieser Welt, die ihn umgab und die schon lange, schon in wilhelminischer Zeit, antisemitisch roch. Er aber hat sich stets aufrichtig zu seinem Judentum bekannt. Was war mit dem Judentum? Ich hörte zu Hause schon in Stettin, meine Eltern wären jüdischer Abkunft und wir bildeten eine jüdische Familie. Viel merkte ich innerhalb der Familie vom Judentum nicht. Ich hatte zwischen Elias und Odyssee, zwischen Edda, Nibelung und Gudrunlied wenig Sinn für die Frühgeschichte des Volkes Israel, das später zerstreut und aufgelöst wurde. Und die Lehre, das eigentlich Religiöse, ich las sie und hörte sie, es war und blieb eine oberflächliche Lektüre. Keinerlei Gefühl kam dabei auf. Keine Bindung stellte sich ein. Doch halt, dieser Behauptung muss aufs Entschiedenste widersprochen werden. Döblins Welt war nicht kreis-, sondern ellipsenförmig. In ihrem einen Brennpunkt, wir hörten es, lag der tief aufgewühlte Alex, im anderen aber die tiefsinnige Geschichte der alttestamentlichen Urväter. Beide vertrugen sich gut miteinander, denn Döblin sah in den Urvätern nicht nur die Urväter der Juden, sondern im Alexanderplatzbuch und anderen Büchern des Dichters empfindet man es, er sah in ihnen die Urbilder des ganzen umgetriebenen Menschengeschlechtes. Die Döblin-Eltern stammten je aus Gegenden hinter Posen. Ihre und deshalb auch seine Kraftquellen strömten ursprünglich wohl aus dem gewaltigen Kulturreservoir des Ostjudentums, dem er auf seiner erregenden Polenreise 1924 und in seinen Schriften immer wieder nachspürte. Von dem wir sogenannten Christen aber früher auf den Schulen lernten, dass es der Abschaum der Menschheit sei. In Wirklichkeit waren die Hasidim, die frommen, tiefgründige Mystiker. Ihre Farbe und Gestalt glich denen, die Chagall auf seinen Bildern malte. Vermutlich von diesem Ursprung her hat sich der Arzt und Dichter des Berliner Ostens so intensiv mit der lebenshungrigen, auch nach gerechterem Leben hungernden Welt der Armen, der Kinder, der Irren identifizieren können. Wenn man mich fragt, zu welcher Nation ich gehöre, so werde ich sagen, weder zu den Deutschen noch zu den Juden, sondern zu den Kindern und den Irren. Und an anderer Stelle? Dies hat meine ganze Art bestimmt. Zu diesem Volk, zu dieser Nation gehöre ich, zu den Armen. Meine Mutter konnte Hebräisch lesen. Das war ein rührendes Bild, diese Frau, die schwer arbeitete und sich um uns mühte und die kaum Zeitung las, an den hohen Feiertagen still abseits irgendwo in der Stube sitzen zu sehen. Da hielt sie eines ihrer Bücher und las darin Hebräisch und mit halblauter Stimme. Manchmal war es nur ein Gemurmel. Wenn ich an Jüdisches denke, steht dieses Bild meiner Mutter vor mir. Sie lief und erschöpfte sich für uns Kinder, deren Vater, ihr Mann, sein ganzes weiteres Leben mit jenem 20 Jahre jüngeren Mädchen meist in Hamburg zubrachte, mit dem er durchgebrannt war und der seine Familie nur gelegentlich mit Briefen bedachte. Später hätte Mutter noch einen guten Lebensabend haben können, aber da kam die Schüttellähmung, die schwere Nervenkrankheit, und sie starb im Hause unseres ältesten Bruders, der Vaterstelle an uns vertrat. Wir ließen auf ihren Leichenstein schreiben: Die Liebe höret nimmer auf. So war mein Gemüt an sie gebunden, die still für sich in der Stube saß, das Buch in der Hand und betete. Während die Mutter der Inbegriff des Leidens für Döblin war, war der Vater der Inbegriff der Schuld und des vielleicht sogar etwas geneideten, genialen Leichtsinns. Mein Vater war ein Luftikus. Über Nacht hatte er uns alle in Not gestoßen und zu Bettlern gemacht. Er war ein Lump, nehmt alles nur in allem. Aber er war auch sehr begabt. Er verfügte über ein ganzes Arsenal von Begabung. Er spielte Violine, Klavier, ohne Unterricht gehabt zu haben. Das Klavier war, weiß ich noch, eine Zeit lang ein Kasten ohne Beine. Oben auf der Platte wurde bei Tag meist zugeschnitten, denn er war Schneider. So viel Staub zwischen die Tasten, man musste einen Blasebalg nehmen, um ihn zu entfernen. Der Mann komponierte, saß über Büchern über Kompositionslehre. Er sang auch und nicht schlecht. Er schrieb Gelegenheitsgedichte, war ein fixer Zeichner. Er war geschickt im Entwerfen von Kostümen. Die Begabungsfülle war, glaube ich, von mütterlicher Seite auf ihn gekommen. Seine Mutter war eine geborene Jessel. Der Komponist des Schwarzwaldmädel und der Parade der Zinnsoldaten Leon Jessel ist sein Vetter. Aber bei meinem Vater gedieh nichts recht. Er war ein triebhaftes Wesen, ohne allen Ehrgeiz. Er lebte so hin mit seinen Gaben. Er schlenderte, fühlte sich eigentlich nie unglücklich. Ein Windhund nehmt alles nur in allem, aber kein unedles Tier. Döblin hat 1928 einen überwiegend selbstanalytischen Aufsatz geschrieben, in dem er mit der Erzählung seiner Autobiografie dreimal neu ansetzt, immer wieder von vorn. Anfangs distanziert er sich da von seinem Vater. Endlich nimmt er ihn mitsamt seiner Schuld an, diesen, wie die Mutter sich ausdrückt, gebildeten Hausknecht. Es führt ja geradewegs zu mir. Er nimmt ihn also an, so wie auch der große dänische Theologe Kierkegaard, von dem noch zu sprechen sein wird, den Gottesfluch seines Vaters auf sich genommen hat. Beide, Döblin und er, dachten dann über Hiob nach und über Isaak, der bestimmt zu sein schien, von seinem Vater im Auftrag Gottes geschlachtet zu werden. Alles, was bis hierher erzählt und zitiert wurde, war vorsorglich. Es geht uns um Döblins Alexanderplatz-Hörspiel, das einzige, das es unter seinem Namen gibt. Und da dieses Hörspiel vieles, was im Roman den Mittelpunkt bildet, verkürzt, muss verhütet werden, dass man seinen Verfasser missdeutet. Döblin wurde oft verkannt, verkannte sich manchmal auch selber. Ich erinnere mich, ihm zum ersten Mal begegnet zu sein als Student, in den Jahren vor dem Alexanderplatzbuch im Berliner Philosophischen Seminar. Er hielt uns Studenten dort einen Vortrag. Dabei brachte er es fertig, seinen Zuhörern längere Zeit den Rücken zu kehren, in Beobachtung einer Straßenbahn, die draußen vorm Fenster vorbeifuhr. Seltsamerweise hatte er es mit den Straßenbahnen. Und so erklärte er, wie man seiner Meinung nach, wenn man einen Roman schreibt, zu beginnen hat. Gegen die Fensterscheibe erklärte er es. Einfach, wie man auf eine beliebige Straßenbahn aufspringt, ohne zu wissen, wohin sie fährt und wo man absteigt. Der Zufall, das Leben dichtet unübertrefflich. Kunst hinzuzufügen ist überflüssig. Die Nähe zur alltäglichen Mitteilung diskreditiert zwar für manche den Roman, macht ihn für sie zur niedrigen Kunstgattung, aber das soll den Epiker nicht genieren. Er verachte die Kunst. Er halte sie sich 10 Schritte vom Leib. Döblin hat oft so herausfordernd gesprochen. Ich bin Arzt und habe eine große Abneigung gegen Literatur. Mir war die ganze Literatur zuwider. Ich hatte keine Lust, mich mit Verlegern herumzuschlagen. Medizin und Naturwissenschaft fesselten mich. Der junge, provokante Anarchist Brecht hat damals erklärt, wie viel er dem 20 Jahre Älteren für sein episches Theater verdanke. Ähnlich wie heute Günter Grass sich als Döblin-Schüler vorstellt. Döblin hat sich jahrelang als politischer Leitartikler unter dem sprechenden Pseudonym Linke Pot betätigt. In Wirklichkeit geht es aber allen dreien um etwas sehr viel Bedeutenderes, um die Konzeption einer neuen Wirklichkeit. Auch Döblin war ein Ironiker, oft sogar ein arger Zyniker. Er distanzierte sich von allem, musste alles umdenken, von Grund auf anders und neu. Er war bei allem dabei, machte alles mit. Unvermeidlich hier einige Sätze aus Döblins viel zitierter Rede auf der Kasseler Tagung zwischen Dichtern und Rundfunkleitern zu zitieren. 1929, als eben der Vorabdruck seines berühmtesten Buches in der Frankfurter Zeitung Aufsehen erregte, sagte er Rundfunkredakteuren und Dichtern Ernst Hart, Ludwig Fulda, Arnold Zweig, Alfons Paquet, Friedrich Bischoff, Hermann Kasack und viele andere waren dabei, ebenso das größte Temperament unter den damaligen Rundfunkredakteuren, der Berliner Alfred Braun. Wenn seit Erfindung der Buchdruckerkunst fortschreitend die Literatur unserer Zeit zu einem stummen Gebiet geworden ist, so ist das bestimmt für Literatur und Sprache ein Nachteil. Der Buchdruck, die Drucktype, hat uns alle in einer unnatürlichen Weise zu stummen gemacht und bestimmt hat dadurch unsere Sprache Schaden genommen. Die lebendige Sprache ist in ungenügender Weise in die geschriebene eingedrungen und so hatte die Buchdruckerkunst bei uns offenbar eine Anämie und Vertrocknung der Sprache im Gefolge. Da tritt nun im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts überraschend der Rundfunk auf und bietet uns, die wir mit Haut und Haaren Schriftsteller sind, aber nicht Sprachsteller, und bietet uns wieder das akustische Medium, den eigentlichen Mutterboden jeder Literatur. Jeder, der schreibt, weiß, dass dies Veränderungen bis in die Substanz des Werks hinein im Gefolge hat. Und nun ein weiteres antreibendes Element aus dem Rundfunk. Es handelt sich um das Sprechen vor einer, wenn auch nicht sichtbaren, so doch real vorhandenen Masse. Die große Literatur ist bald für 1000, bald für 10.000, höchstens für kaum 100.000 Menschen da. Gelegentliche Massenauflagen können darüber nicht hinwegtäuschen. Diese überaristokratische Haltung sterilisiert uns. Sie ist ungesund und unzeitgemäß. Wieder tritt da der Rundfunk vor uns, die er eben aufgefordert hat, die Drucktype zu verlassen, und fordert uns auf, unseren kleinen, gebildeten Klüngel zu verlassen. Beides, mündlich zu sprechen oder sprechen zu lassen und sich auf den lebenden, einfachen Menschen der Straße und des Landes einzustellen, diese beiden literaturfremden, funkformalen Ansprüche sind auch literarisch gute Ansprüche. Ich möchte sie als Sanierungseingriffe des Rundfunks in die gedruckte, aristokratische Literatur bezeichnen und möchte die Autorin auf diese Eingriffe hinweisen. Alfred Braun, der gewiegte Entertainer, der alles konnte, Ozeanflüge reportieren, Hörspiele inszenieren, Funktürme einweihen, Stücke schreiben oder gar improvisieren, gewiss ist kein Sterblicher durch den Rundfunk je volkstümlicher geworden. Nach einer Umfrage war er damals kaum weniger berühmt als Hindenburg. Alfred Braun, der an der Kasseler Tagung teilnahm, ließ sich das nicht zweimal sagen. Er war seit 1923 erster Ansager, erster Sprecher, erster Reporter, erster Regisseur, erster Dramaturg an der vor kurzem gegründeten Berliner Funkstunde und sein Ehrgeiz erkannte die Chance, die das junge Instrument ihm gab, sofort. So hörte er aus Döblins Worten vor allem heraus, dass er nichts gegen eine Popularisierung seines Werks einzuwenden habe und nahm mit ihm auf der Stelle Verhandlungen über ein Alexanderplatz-Hörspiel auf. Wahrscheinlich noch in Kassel. Er wollte als Dramaturg die Feder führen und gleichzeitig die Regie. Als Döblins Buch einen Monat später auch im Buchhandel war, dieses Buch, das Döblins Hauptwerk und zugleich sein einziger Großerfolg wurde, der Bestseller jener Jahre, der zugleich höchsten literarischen Ansprüchen genügte, da gingen die Meldungen über das geplante bevorstehende Hörspielereignis schon durch die Presse. Man schrieb Oktober 1929. Es war eine Zeit großer literarischer wie auch wissenschaftlicher Lebendigkeit. Brecht schrieb seine Lehrstücke, seine Hauspostille, seine Dreigroschenoper. Die Kriegsbücher von Remarque und Rennes erschienen in Millionenauflage. Am Pariser Platz, dicht hinter der heutigen Mauer, tagte die Dichterakademie mit Heinrich und Thomas Mann, Gottfried Benn, Ricarda Huch und vielen anderen, zu denen auch Döblin gehörte. Max Reinhardt inszenierte im Großen Schauspielhaus, Jessner am Staatstheater, Piscator an der Volksbühne. Und um auch von der Wissenschaft etwas zu erwähnen, Einstein, Geige und Max Planck, Klavier, spielten in Plancks Grunewald-Villa Mozartsche Violinsonaten und sprachen in den Erholungspausen über Atom- und Quantenphysik. Der Alexanderplatz-Roman des großen Sozialisten und Menschenfreundes Döblin aber wurde in diesen Jahren etwas wie das Bekenntnisbuch der Berliner, ihr Bekenntnis zum Ostteil ihrer Stadt und deren Arbeitern. Verständlich, mit welcher Neugier man 1930 das Hörspiel erwartete, mit welcher Anteilnahme 1931 den Film, in denen beiden der wohl volkstümlichste und vitalste Berliner Schauspieler Heinrich George den Biberkopf gab. Biberkopf und George schienen nach dem Film geradezu identisch. Und Döblin, George und die Berliner wurden etwas wie eine glückliche Ehe zu dritt. Doch ist man des wirklichen Glücks einer Ehe sicher? Das Desastre um das Döblin-Hörspiel fiel jedenfalls kaum auf. Es war eine freudige Überraschung, als man Anfang der 50er Jahre plötzlich die Plattenaufzeichnung der alten Rundfunkinszenierung von 1930 wiederfand. Leider war sie durch Abspielen ziemlich zerstört und dem Ganzen unsendbar geworden. Also versuchte man sie, so gut es ging, nachzustenografieren. Sie wurde unter anderem im Suhrkamp-Taschenbuch Materialien zu Berlin-Alexanderplatz auch gedruckt und von Hans Lietzau mit Pfitzmann als Biberkopf dann neu inszeniert. Dabei stellte man von der alten Inszenierung zum Vergleich nur ein paar einigermaßen erhaltene Fragmente vor. Inzwischen ist nun das weitere und zum Glück ein weitaus frischeres Exemplar der Döblin-Aufnahme von 1930 aufgefunden worden. Immerhin fast 50 Jahre ist das Dokument alt. Und so ist es vielleicht angebracht, wenn ihm ein Zeuge der Entwicklung einen kurzen Bericht über das damalige Aufnahmeverfahren vorausschickt. Nach qualitativ unbefriedigenden Versuchen mit Magnetdraht und Lichtton entschloss man sich 1929 auch im Funk auf die Aufnahmepraxis der Schallplatten zurückzugreifen. Die Schallplatten hatten, da das engzeilige Schneideverfahren noch nicht erfunden war, jeweils nicht mehr als 4 Minuten Spieldauer. Deshalb war man gezwungen, bei länger dauernden Tondokumenten am Anfang und am Ende jeder Platte Überlappungsrillen stehen zu lassen, die man zwischen den aufeinanderfolgenden Platten im Gleichschritt bringen konnte, um unmerklich überzuschalten. 15 Platten ergaben eine Spieldauer von 1 Stunde. Döblins Hörspiel umfasst 20 Platten. Durch das Umschalten und aus anderen Gründen ist der Frequenzgang bei dem Plattenverfahren natürlich nicht ganz gleichmäßig. Gegenüber der heutigen Bandtechnik fällt aber noch mehr ins Gewicht, dass die Schallaufnahme immer nur zusammenhängend hintereinander erfolgen konnte, da Schneiden und Kleben, also eine Montage, unmöglich war. Das bedeutet, dass jede Aufnahme wie eine Live-Sendung vonstatten ging und dass damals meist bei der durchlaufenden Generalprobe oder bei der Sendung mitgeschnitten wurde, eigentlich nur zum Zweck späterer Gesamtwiederholung. Um eine Aufnahme 2 bis 3 Mal wiederholen zu können, genügte Einritzung auf tortenähnlichen Platten aus Hartwachs, die später durch Abschleifen gelöscht und immer niedriger wurden. Ihr Material aber war sehr empfindlich und konnte nur im Kühlschrank aufbewahrt werden. Um Platten von größerer Dauer zu gewinnen, mussten von den Wachsen negative Abdrücke auf Silberfolien hergestellt werden, mit denen man dann Schwarzplatten pressen konnte, so viel man wollte. Die Silberfolien blieben immer intakt, die Schwarzplatten aber spielten sich allmählich ab. Deshalb werden etwa noch vorhandene alte Schwarzplattensätze heute sofort auf Tonband überspielt und in Frankfurt im Deutschen Rundfunkarchiv aufbewahrt. Das bis zum Krieg existierende Zentralarchiv der deutschen Sender, das auch alle Silberfolien enthielt, muss leider als verloren gelten. So ist eine Vermehrung und Verbesserung des Bestandes an Vorkriegsaufnahmen nur durch Zufallsfunde neuer Schwarzplattensätze möglich. Am Plattenbeginn ist sogar noch ein Teil der Ansage erhalten. Wir müssen nur Titel und Überschrift ergänzen, die offensichtlich durch zu spätes Einschalten bei der Aufnahme wegblieben. Alfred Döblins Alexanderplatz-Hörspiel, unter der Regie merkwürdigerweise nicht von Alfred Braun, sondern von Max Bing, dem zweiten Regisseur der Berliner Funkstunde, die Geschichte vom Franz Bieberkopf. In den erhaltenen Tonträgerverzeichnissen der ehemaligen Reichsrundfunkgesellschaft ist der Plattensatz des Döblin-Hörspiels unter der Nummer 2016 und dem Datum vom 30.09.1930 verzeichnet. Der Tag wurde seitdem überall als Uraufführungstermin zitiert, zumal sich auch in den Rundfunkprogrammzeitschriften jener Zeit überall die Döblin-Uraufführung für Dienstag, 30.09.1930, 20.35 Uhr angekündigt fand. Merkwürdigerweise unter Alfred Braun, der also noch 3 Wochen vor dem Sendetermin Anfang September als Regisseur feststand. Jahrelang versuchte ich, den Widerspruch zu klären. Weitere Zweifel tauchten bei mir anfangs nicht auf. Mehrmals habe ich Braun selbst gefragt, der ja fast 90-jährig erst 1976 starb. Ich kannte ihn seit den 30er Jahren und traf ihn oft. So kann ich es wagen, ein paar Schwerpunktsätze aus unseren Gesprächen aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren. Der alte Herr hatte keine Erinnerung an irgendwelche Komplikationen. Es war eine wunderbare Zeit. Ich sehe Döblins Wohnung in der Frankfurter Allee noch vor mir. Eine Zeit lang brachte ich ihm fast täglich dahin Anregungen und Vorschläge, den Roman hörspielgemäß zu komprimieren. Es ließ sich ja wohl nur auf das Schicksal der Hauptfigur hinmachen, auf Bieberkopf. Döblin bereitete mir niemals Schwierigkeiten. Er war liebenswürdig und geistreich. Als zwei leidenschaftliche Berliner haben wir natürlich auch über mancherlei anderes geredet. Langweilig war es nie. Übrigens hatte Döblin damals mit einem jüngeren Mann namens Oberländer auch Filmgespräche. Später, als die Allianz-Tonfilm dessen Manuskript ablehnte, arbeitete er mit Hans Wilhelm. Und ich entsinne mich, wie ich mich gelegentlich grämte, weil ihn der Film vielleicht doch noch mehr als mein Hörspiel interessierte. Aber das waren Kleinigkeiten. Alle Begegnungen mit Döblin sind mir unvergesslich und waren harmonisch. Er arbeitete ja schon seit 1925 bei uns. Zuerst in der Sendereihe Stunde der Lebenden bei Kasak. 1928, zu seinem 50. Geburtstag, luden wir ihn zu einem Vortrag von Lörke über ihn ein. Entsinnen Sie sich denn nicht mehr, Herr Braun, warum Sie offenbar kurzfristig die Regie an Ihren Vertreter Bing abgaben? Zweifellos haben Sie doch um die einzigartige Bedeutung der Döblin-Premiere für die Funkstunde gewusst und es ist nicht Ihre Art, sich Aufgaben solchen Formats entgehen zu lassen. Gab es denn irgendwelchen Ärger? Nein, da können eigentlich nur äußere Gründe vorgelegen haben. Vielleicht Terminschwierigkeiten oder Ähnliches. Ich weiß es wahrhaftig nicht mehr. Weiteres konnte ich damals weder von Braun noch auch von anderen überlebenden Zeugen erfahren. So blieb die Sache einstweilen unaufgeklärt. Waren Braun die Umstände wirklich aus dem Gedächtnis geraten? Doch zuerst muss noch etwas zum Tondokument gesagt werden. Es ist ja nicht nur literarisch, sondern auch funkdramaturgisch und, wie sich bald herausstellen wird, auch politisch von höchster Bedeutung, politisch von einer schlimmen. Die Inszenierung, die von Braun selbst stammt, ist hervorragend. Die Besetzung, die höchstwahrscheinlich noch Braun zusammengebracht hat, denn er hat die Regie wirklich erst kurz vor den Proben abgegeben, ist optimal. Die ganze Machart mutet fast modern an. Ein verhältnismäßig realistisches Stück mit Blenden von Szene zu Szene, zwischen Straße und Innenraum und mit Übergängen zwischen Text und Musik, zwischen Erzähler, Dialog und imaginären Stimmen, nicht wesentlich anders gearbeitet als heutige Inszenierungen. Dennoch ist alles auf ganz andere Weise entstanden. Nicht wie heute technisch durch Bandschnitte und Bandüberblendungen. Die verschiedenen Gruppen von Darstellern, Musikern, Sprechern, Geräuschproduzenten und so fort befanden sich auch nicht etwa in gesonderten Räumen, die wahlweise eingeschaltet wurden, sondern alles Tongeschehen vollzog sich in einem einzigen mittelgroßen Sendesaal, in dem allerdings ziemlich viele Mikrofone standen. Einige waren in eine Art Zelt hineingebaut, andere standen um verschiedene akustischer Wirkungen willen in den Ecken oder in der Mitte, zum Teil vor akustischen Wandschirmen. Dazwischen aber spielte sich das unvorstellbare Gewimmel der Mitwirkenden ab, wobei größte Disziplin herrschen musste, denn alles geschah ja bei offenem Sender, live, wie wir heute sagen. Die Spieler aber berücksichtigten, ja, sie produzierten mit ihrem Spiel auch sämtliche Übergänge und Blenden. Sie besorgten also einen beträchtlichen Teil dessen, was heute die Technik hervorbringt, nach vorher ja Anweisung allein. Damit aber bewies diese frühe Art der Inszenierung, dass Blenden und Schnitte und alle Übergänge nicht, wie man wohl denken könnte, erst durch das moderne Montageverfahren mit Tonband und Schere ermöglicht und entstanden sind, sondern sich schon aus dem vom Autor gewollten kunstvollen Miteinander von Wort und Wort, von Wort, Geräusch und Musik in seinem Manuskript, und zwar bald in den Anfängen der Kunstform Hörspiel von selbst ergaben. Allerdings, mit technischen Blenden arbeitete längst schon der Film und ebenso, oder noch viel mehr, benutzt Döblins Romantext Wortmontagen. Das ganze Buch überhaupt ist eine einzige monumentale Collage. Und deshalb sprachen fast alle Kritiker des Buchs ohne Ausnahme bewundernd von seiner filmischen, filmähnlichen Montage- und Schnitttechnik. Wir zitieren eine zeitgenössische Besprechung des späteren Alexanderplatz-Films von 1931, die der berühmte Kritiker Herbert Ihring im Berliner Börsenkurier schrieb und die in manchem auch für das Hörspiel gilt. Vor allem wirft sie auf den Abstand der beiden abgeleiteten Werke zum Roman ein Licht. Ihring schreibt: Berlin-Alexanderplatz kann dieser Film kaum heißen. Eher nach der Hauptrolle, Franz Bieberkopf. Er ist, wenn man das Niveau der Tonfilmproduktion bedenkt, wertvoll. Er ist, wenn man die Möglichkeiten des Stoffes und des Themas betrachtet, bedenklich. Mut und Entschlusskraft gehörte für die Allianz Tonfilm AG dazu, den Roman zu verfilmen. Aber man bekam Furcht vor der eigenen Courage und ging den Weg nicht zu Ende. Es muss immer wieder dasselbe gesagt werden. Ein Wagnis glückt nur, wenn es zu Ende gewagt wird. Halbheiten schädigen, auch den Erfolg. In Döblins Roman ist die Filmform vorgezeichnet. Er war, übertrieben gesagt, ein geschriebener Film. Diese vorgezeichnete Form hatte ein junger Filmautor, Heinrich Oberländer, benutzt, um ein Manuskript zu bauen, das die Elemente Döblins selbstständig konzentrierte und durchkomponierte. Unbegreiflicherweise wurde dies ausgezeichnete und durchaus filmische Manuskript nicht genommen. Unbegreiflicherweise musste sich Döblin mit Hans Wilhelm zusammensetzen, um aus dem Roman Berlin-Alexanderplatz den Film Heinrich George als Franz Bieberkopf zu machen. So gab der Alexanderplatz nur Begleitmusik zu den Unterwelterlebnissen des Franz Bieberkopf ab. Der Alexanderplatz, ein Großstadtgewirr im Umbau. Nichts von der Vielfältigkeit dieser Gegend, nichts von den Arbeitervierteln, nichts von der Fantastik der Gegensätze. Iherings Anamnese trifft auch auf das Hörspiel zu. Sie trifft zu auf alle Formen von Romanbearbeitungen, bei denen energische Striche notwendig werden. Schon beim Vorabdruck in der damaligen Frankfurter Zeitung wurde kritisch angemerkt, wie viele der Döblin-typischen Stilelemente entstellend abgeräumt sind. So fehlt erst recht in der unerlässlichen Komprimierung bei Film und Hörspiel diese barocke Fülle großartiger Montagen, die Döblin auf mehr als 400 Romanseiten zelebriert und die in Toto vorgelesen rund 16 Stunden beanspruchen würden. Wahrscheinlich sind solche Montagen beim gedruckten Wort, das die lesenden Augen gleich Schnellreitern überfliegen, um hier einen döblinschen Terminus zu gebrauchen, ohnehin souveräner zu handhaben als in den auf Gleichlauf angewiesenen technischen Strukturen von Film und Tonband. Es gibt sehr zu denken, dass es wie beim Film, so auch beim Hörspiel zwei Textfassungen gegeben hat. Die erste Fassung des Hörspieltextes war, wie auch die Filmfassung des jungen Oberländer, offensichtlich der komplizierten Architektonik des Döblin-Romans näher, so dass die Produzenten vor der ungewohnten Kompliziertheit erschraken und ablehnten. Ich habe die rundfunkeigene Vervielfältigung des ersten, wesentlich Döblin-gemäßeren Hörspielmanuskripts 1975 zufällig im Frankfurter Rundfunkarchiv wieder aufgefunden und habe sie als Reklamband Nummer 9810 veröffentlicht, sodass man nun, wenn man sie neben das Suhrkamp-Taschenbuch legt, den zweifellos ursprünglicheren Hörspieltext mit der Schallplattenaufzeichnung Wort für Wort vergleichen kann. Wir wollen Ihnen den Anfang dieser originaleren Fassung hier einmal vorführen. Hier. Wer ruft? Hier. Wer ist es? Hiob, du liegst im Kohlgarten an der Hundehütte. Da ist der Palast, den du einmal besessen hast. Was quält dich am meisten, Hiob? Dass du deine Söhne und Töchter verloren hast? Dass du nichts besitzt? Dass du krank bist? Wer fragt? Ich bin nur eine Stimme. Eine Stimme kommt aus deinem Hals. Hiob, du kannst die Augen nicht aufmachen. Willst du keine Rettung? Ach, heile mich. Wenn ich aber Satan oder der Böse bin? Heile mich. Wo ist die Stimme? Ich komme schon. Du willst mir ja nicht helfen. Keiner will mir helfen. Nicht Gott, nicht Satan, kein Engel, kein Mensch. Und du dir selbst? Was ist mit mir? Du willst ja selbst nicht. Was? Wer kann dir helfen, wo du dir selbst nicht helfen willst? Nein, nein. Alle wollen dir helfen, nur du nicht. Ich kann nicht. Du musst. Nein, es ist keineswegs so harmlos, so harmonisch bei den Gesprächen über den Film- und Hörspieltext in Döblins Wohnung zugegangen, wie Alfred Braun in Erinnerung hat. Mehr und mehr kommt man dahinter, dass Braun dies und noch andere, noch viel dramatischere Vorgänge nicht etwa vergessen hat, sondern verdrängt haben muss. Zuerst einmal, wie verzweifelt Döblin das Wichtigste aus seinem Buch auch in das Funkmanuskript hinüberretten wollte. Die Hiob-Szene zum Beispiel war im ursprünglicheren Hörspieltext gleich in drei verschiedenen Abwandlungen vorgesehen. Dreimal, wie im Roman, in dem obendrein aus dem Alten Testament immer wieder auch die Schöpfungsgeschichte, die Schlange, die Stimme des Propheten Jesaja anklingen, in dem Engel über den Alexanderplatz schreiten und die Todeserinnerung in den Worten laut wird, denn es geht den Menschen wie dem Vieh, wonach dann meist die schrecklichen Schlachthofvisionen sich auftun, von denen Döblin nur noch Andeutungen in seinen Hörspieltext retten konnte, zum Beispiel die Pistole Reinholds des Feindes, mit dem Biberkopf unter Lebensgefahr Versöhnung sucht. An dieser Stelle aber steht im Roman zentral, fast genau in der Buchmitte, plötzlich geradezu etwas wie ein kleines Hörspiel, ganz für sich. Es ist, kann man sagen, der Schlüssel zu Döblins ganzer Alexanderplatz-Konzeption, die Geschichte von Abraham und Isaak. Sie taucht in dem Augenblick auf, ein düsteres Bild, in dem Biberkopf schlafwandlerisch benommen, er weiß nicht warum, mit der Straßenbahn 41 zum Zuchthaus in Tegel gefahren ist. Und da steht nun der Arme, wie im Traum, beklommen vor dem Riesenbau, wie vor seiner Schicksalsfrage. Der Dichter aber blendet hier plötzlich ohne jede nähere Motivierung ein ganz anderes Bild auf. Ein alter Mann schreitet durchs Gebirge und sagt zu seinem Sohn: Komm mit. Wie lange geht's noch, Vater? Das weiß ich nicht. Wir gehen bergauf, bergunter. Komm nur mit. Bist du denn müde, Kind? Magst du nicht? Ach, ich bin nicht müde. Wenn du willst, dass ich mitkomme, gehe ich schon mit. Ich fürchte mich, Vater. Du hast mich früh geweckt. Wir sind rausgegangen. Wir haben den Hammel vergessen, den wir schlachten wollten. Da ist der Altar. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich auch, Sohn. Komm näher heran, fürchte dich nicht, wir müssen es tun. Was müssen wir tun? Bergauf, bergab, die langen Täler. Ich bin so früh aufgestanden. Fürcht dich nicht, Sohn. Tu es gern. Komm näher heran zu mir. Ich habe den Mantel schon abgelegt. Ich kann meine Ärmel nicht mehr blutig machen. Ich fürcht mich doch, weil du das Messer hast. Ja, das Messer hab ich. Ich muss dich ja schlachten. Ich muss dich opfern, der Herr befiehlt es. Tu es gern, mein Sohn. Nein, ich kann es nicht tun. Fass mich nicht an, ich schreie, ich will nicht geschlachtet werden. Jetzt liegst du auf den Knien. Schrei doch nicht, mein Sohn. Ja, ich schreie. Schrei nicht. Wenn du nicht willst, kann ich es nicht tun. Wolle es doch. Bergauf, bergab. Warum soll ich nicht mehr nach Hause gehen? Was willst du zu Hause? Der Herr ist mehr als zu Hause. Ich kann nicht. Doch, ich kann. Nein, ich kann nicht. Rück näher. Sieh, ich habe schon das Messer da. Blick es an. Es ist ganz scharf. Es soll an deinen Hals. Soll es durch meine Kehle? Ja. Dann sprudelt das Blut? Der Herr befiehlt es. Willst du es? Ich kann noch nicht, Vater. Komm doch bald. Ich darf dich nicht morden. Wenn ich es tue, muss es so sein, als wenn du es selber tust. Ich selber tue? Ah. Ja? Und keine Furcht haben. Und das Leben nicht lieben. Dein Leben. Denn du gibst es für den Herrn hin. Rück näher. Der Herr, unser Gott, will es? Bergauf, bergab, ich bin so früh aufgestanden. Du willst nicht feige sein? Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Was weißt du, mein Sohn? Setz mir das Messer an. Warte, ich will meinen Kragen zurückschlagen. Der Hals soll ganz frei sein. Du scheinst was zu wissen. Du musst nur wollen und ich muss es wollen. Wir werden es beide tun. Dann wird der Herr rufen. Wir werden ihn rufen hören. Hör auf. Ja. Komm her. Gib deinen Hals. Da. Ich hab keine Furcht. Ich tue es gern. Bergauf, bergab die langen Täler. Da setzt das Messer. Schneid zu. Ich werde nicht schreien. Leider fand auch die Abraham-Isaac-Szene im Hörspiel keinen Platz mehr. Auch schon der früheste der Rundfunktexte enthält sie nicht, obwohl das Bild doch charakteristisch dasteht für das mächtige, sittliche Ringen Biberkopfs, der ja werden wollte, was er in seiner Einfalt ein anständiger Mensch nennt, der ja bloß ein normales Leben leben wollte, weiter nichts. Die Szene ist wirklich die Mitte des Romans, auch äußerlich, und sie ist die Mitte döblinschen Denkens schon in dieser Zeit. Der Dichter selbst hat als das zentrale Thema seines Buchs das Thema Opfer bezeichnet. Seine Frage lautet etwa, opfern dem Moloch Alexanderplatz und seinem abgründigen Schlund oder gehorsames Selbstopfer vor Gott. Da ist jedenfalls kein optimistischer Glaube an simple Erlösung durch den kommenden immer größeren technischen Fortschritt in Sicht, wie zum Beispiel bei Brecht, der im gleichen Jahr 1929 in seinem Baden-Badener Rundfunktext Der Flug der Lindbergs die Ozeanflieger formulieren lässt. 10.000 Jahre lang entstand, wo die Wasser dunkel werden am Himmel, zwischen Licht und Dämmerung unhinderbar Gott. Und ebenso über den Gebirgen, woher das Eis kam, sichteten die Unwissenden unbelehrbar Gott. Und ebenso in den Wüsten kam er im Sandsturm. Und in den Städten wurde er erzeugt von der Unordnung der Menschenklassen, weil es zweierlei Menschen gibt, Ausbeutung und Unkenntnis. Aber die Revolution liquidiert ihn. Aber baut Straßen durch das Gebirge, dann verschwindet er. Flüsse treiben ihn aus der Wüste. Das Licht zeigt Leere und verscheucht ihn sofort. Darum beteiligt euch an der Bekämpfung des Primitiven, an der Liquidierung des Jenseits und der Verscheuchung jedweden Gottes, wo immer er auftaucht. Unter den schärferen Mikroskopen fällt er. Es vertreiben ihn die verbesserten Apparate aus der Luft. Die Reinigung der Städte, die Vernichtung des Elends machen ihn verschwinden und jagen ihn zurück in das erste Jahrtausend. Nein, diese Art von Fortschrittsköhlerglauben findet sich in Döblins Alexanderplatz nicht. Döblin ist nicht Sozialist im Vertrauen auf unausbleibliche technisch-gesellschaftliche Verbesserungen, sondern aus persönlicher Leiterfahrung von Jugend auf. Er ist nicht ideologischer Theoretiker, sondern als Linkepot Arzt und Dichter praktischer Anwalt des Elends, das er ringsum sieht. Er schildert keine siegessicheren, klassestolzen Proleten, sondern gerade die ausweglose innere und äußere Verzweiflung des hoffnungslosesten Proletariats, des Lumpenproletariats, der Menschen also, die im sozialistischen Realismus nicht existenzberechtigt sind. Darum ist sein Buch auch bei den Parteiideologen so schlecht weggekommen. Nirgends hat er so wutschnaubende Kritiken lesen müssen, wie beispielsweise in der Linkskurve, die der ehemalige expressionistische Lyriker und spätere DDR-Kultusminister Johannes R. Becher herausgab. Die linientreuen Genossen haben dort sogar gleich Schritte gegen das Buch unternommen. Und die Zeitschrift kann dann mit Genugtuung berichten. Der Moskauer Verlag Semelja Fabrika bereitete die Herausgabe von Döblins Alexanderplatz vor. Das Internationale Büro für revolutionäre Literatur legte dagegen entschiedenen Protest ein. Ein Schriftsteller, der auf derartig freche Art die proletarische Literatur Deutschlands beleidigt, hat kein Anrecht, von den Arbeitern der Sowjetunion gelesen zu werden. Berlin Alexanderplatz wurde endgültig aus dem Verlagsplan gestrichen. Dabei hatte man damals, wie die Kritiken durchweg zeigen, den religiösen Kern von Döblins Buch über dem sittlich Anstößigen, das es vermeintlich schildert, und an dem das bürgerlich selbstgerechte Christentum natürlich ebenso wie die Kommunisten Anstoß nahm, noch gar nicht erkannt. Es wurde erst 1968 von Hans-Jürgen Baden und erst 1973 von Dorothea Sölle theologisch angemessen interpretiert. Und dies, obwohl eigentlich nichts so sehr am Tage liegt, wie Döblins enge Verwandtschaft mit dem frühesten existenzialistischen Denker und dialektischen Theologen, mit Sören Kierkegaard, mit dem er vor allem auch das so schockierende Abraham-Erlebnis gemeinsam hat. Besonders Kierkegaards Kategorie des Einzelnen spielt bei Döblin eine so außerordentliche Rolle, dass es fast nicht glaubwürdig ist, fast unbegreiflich, wenn Döblin Kierkegaard nach eigener Aussage erst nach dem Alexanderplatzbuch kennengelernt haben will. 1935-36 in der Nationalbibliothek in Paris stieß ich auf ihn. Kierkegaard trat hervor. Und jetzt verschlang ich einen Band nach dem anderen. Ach, damals waren meine Augen noch gut und ich konnte lesen und lesen. Ich zog lange Partien aus, schrieb Hefte voll. Und er erschütterte mich, denn er war redlich, wach und wahr. Nur ganz am Schluss seines Romans, wie auch seines Hörspiels, darin sind sich alle Kritiker ziemlich einig und da bessern auch alle wohlmeinenden Deutungsversuche nichts, ist Döblin einen Augenblick wahrscheinlich weniger bewusst, sondern um der Verlegenheit zur Schlusswirkung, zur Tonika zurückzukommen, plötzlich in jenen falschen Optimismus ausgewichen, wie der, in den sich die Menschen manchmal kurzschlüssig zu retten versuchen und wie er gerade in jener Zeit so selbstmörderisch, so peinlich wirkt. Marschieren, marschieren. Wir ziehen in den Krieg mit festem Schritt. Es gehen um uns 100 Spielleute mit. Es geht in die Freiheit hinein. Wach auf, die Morgenluft. Und Schritt gefasst und rechts und links und rechts und links. Marschieren, Marschieren! Dieser gewaltsame Schluss ist mit Recht immer wieder als unorganisch und unmotiviert kritisiert worden. Döblin hat selbst in mehreren einschlägigen Abhandlungen zur Form des Romans deutlich gesagt, dass sich ja in konsequentem, redlichem Fließen des Erzählens eigentlich weder ein Anfang noch ein Ende von wirklicher Präzision gibt. Für den Anfang, wir entsinnen uns noch, hat sich der Dichter noch mit jenem ironischen Bild von der Straßenbahn beholfen, auf die man einfach hinaufspringt. Für den Schluss aber hilft ihm nichts mehr und er tut in seiner Verlegenheit unversehens einen falschen, pathetischen Schritt seitwärts, heraus aus seiner Wahrheit ins Marschieren hinein. Aber das findet man nicht selten. Es geschieht gar zu leicht in jener Zeit. Auch bei einem so redlichen Autor wie Oskar Maria Graf las ich kürzlich wieder einmal den Schluss seines großartigen Bekenntnisbuchs »Wir sind Gefangene« nach, das auch in anderer Hinsicht mit Döblins Roman manche Ähnlichkeit hat. Und da las ich plötzlich ebenso unmotiviert: »Anfang hat morgen frisch die Türen aufgetan. Der Boden unter meinen Füßen klingt und hoffend straffen sich die Schritte. Wir sehen uns nur an und schreiten weiter, Mann für Mann.« Und so fort. Das Schreiten, ja, das Schreiten. Die Menschen, selbst die redlichsten, also retteten sich damals gern ins Schreiten als Ausweg, sei's auch mit Pauken und Trompeten. Und dann sind sie schon mitten in eine falsche, vielleicht lebensgefährliche Hoffnung hineingeschritten. Bis hierher war mir, als ich den alten, vom Plattensatz abweichenden Hörspieltext des Dichters aufgefunden hatte, vieles klar. Vor allen Dingen wusste ich von den so schmerzlichen Kämpfen und Niederlagen, die Döblin angesichts seiner Kurzfassungen für Film und Hörspiel durchgemacht hatte. Etwas von der tiefen Dimension musste ausgemerzt werden, durch die alle äußeren Vorgänge erst wirklich zum Gleichnis der inneren werden. Aber das Schlimmste wusste ich noch nicht, obwohl es eigentlich nicht schwer zu entdecken war. Denn es hatte in der Schallplatteninszenierung Binks ja offensichtlich auch noch weiteres stattgefunden. Vorsichtige und angstvolle politische Entschärfungen. Und sie hatten mich sogar bereits auf den Gedanken gebracht, mich in der Zeitgeschichte des Septemberanfangs 1930 umzusehen und hatten mich an die Reichstagswahlen und an den riesigen Durchbruch der Nationalsozialisten im damaligen Reichstag erinnert. Doch obwohl ich diese Zeit und das allgemeine Erschrecken als junger Mensch ja selbst noch miterlebt hatte, schien auch ich, wie Alfred Braun, das meiste verdrängt zu haben. Es gibt Vorgänge, die selbst dem, der sie erlebt und erfahren hat, später unwahrscheinlich vorkommen. Ein Beispiel dafür ist die Notiz, die ich unter den Voranzeigen und Programmkritiken der damaligen Rundfunkzeitschrift Der Deutsche Rundfunk auffand. Ihre Überschrift lautet, was Berlin, gemeint ist, was der Berliner Rundfunk nicht brachte. Seit einem halben Jahr wird die Hörspielbearbeitung des Alexanderplatz-Romans von Döblin angekündigt. Endlich war es für Montag angesetzt. Dann auf Dienstag, den 30.09. verschoben. Schon 8 Tage vor dieser ersten nennenswerten Hörspielveranstaltung in diesem Winter verschwand der Name Alfred Braun aus dem Programm. Und 4 Stunden vor der Aufführung wurde sie abgesagt. Und folgendermaßen interpretiert der nur routinemäßig empörte Kritiker den Vorgang. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas in Berlin geschieht. Wenn den Hörern immer wieder gepredigt wird, sie sollen nicht wahllos zuhören, sondern nach ihren Interessen aussuchen, dann klingt diese an sich berechtigte Mahnung wie ein Witz. Neuerdings werden nun auch noch 3 Wochen hintereinander die Zeitberichte abgesagt. Was sollen sich eigentlich die Hörer, die den Lautsprecher vom Podium des Konzertsaals unterscheiden möchten, noch aussuchen? Und so geht die Klage fast unauffällig fort. Der Kritiker verliert nicht ein einziges Wort über irgendwelche politischen Aspekte. Kennt er sie nicht? Erkennt er sie nicht? Ich habe, als ich die scheinbar so harmlose Notiz erstmals vor Augen hatte, über sie, so eindeutig ihre Aussage ist, wahrhaftig hinweggelesen. Was veranlasste den Kritiker zu dieser seltsamen Blauäugigkeit? Die Antwort auf diese Frage ist für uns heute fast unverständlich. immer noch unerfahren mit dem jungen Massenmedium Rundfunk, das plötzlich so mächtig in alle Wohnungen eindringen konnte, müssen die Menschen ihm gegenüber irgendwie hilflos gemeint haben, es müsse sich überall unbedingt politisch enthaltsam aufführen, müsse überparteilich sein, wie man das damals nannte, staatstragend, staatserhaltend. Dazu hatte man es ja sogar einer staatlichen Behörde unterstellt, dem Reichspostministerium, und ihm jede politische Stellungnahme untersagt. Nur im Dunkel solcher sterilen Objektivität und unter der Decke so vermeintlich vornehmer Verschwiegenheit, die oft einfach feiges Vertuschen war, konnte dann ein so unanständiger Vorgang wie der um das Döblin-Hörspiel geschehen. Wir können heute, dank weiterer Funde von Zeitdokumenten, den beschämenden, aber politisch lehrreichen Ablauf mit letzter Klarheit rekonstruieren. Anfang September 1930, bei Redaktionsschluss der Programmzeitschriften, also 3 bis 4 Wochen vor dem vorgesehenen Sendetermin am Monatsende des September, stand Alfred Braun als Regisseur des Döblin-Werks Die Geschichte des Franz Biberkopf noch immer öffentlich fest. Sämtliche Programmankündigungen in Zeitschriften und Zeitungen nennen ausschließlich seinen Namen. Als Text lag sein mit Döblin erarbeitetes, Döblin abgerungenes Manuskript, wie es heute bei Reklam veröffentlicht ist, vor, in vervielfältigten Rollenexemplaren der Berliner Funkstunde. 2 Wochen vor dem Sendetermin bei den Reichstagswahlen am 14. September 1930, nach Rücktritt des nicht vom Volk, sondern nur vom Reichspräsidenten autorisierten Notverordnungskabinetts Brüning, errangen die Nationalsozialisten statt ihrer bisher 12 Reichstagsmandate deren 107. Das war ungefähr ein Viertel des Reichstags. Nazis und Kommunisten, beide vorbehaltlos Gegner der Weimarer Demokratie, konnten nur mit einem Drittel aller Abgeordneten die Arbeit der höchsten Körperschaft im Reich absolut blockieren. Die Straßen beherrschten sie schon am nächsten Tag unumschränkt und dokumentierten damit ihre Macht. Und den lärmenden, oft bewaffneten und gewalttätigen Umzügen ihrer uniformierten Privatarmeen wuchsen aus dem Heer von rund 5 Millionen Arbeitslosen immer neue Massen zu. Am Tag der Wahlkatastrophe, die jeder hämisch oder tief erschrocken als Staatskatastrophe empfand, war im staatserhaltenden, überparteilichen Rundfunk die Besetzung des Alexanderplatz-Hörspiels längst unter Dach. Die Darsteller waren engagiert. Die Proben zu einem größeren Hörspiel nahmen damals mindestens 1 Woche in Anspruch. Beim Döblin-Text musste ihr Beginn genau 1 Woche nach dem politischen Schock terminiert gewesen sein. Wenige Tage zuvor aber traf Alfred Braun die Entscheidung, die Regie an seinen Vertreter abzugeben. Bei den Herausforderern des Rechtsstaats, die auf allen Straßen marschierten, entsprach der Dichter Alfred Döblin aufs Haar dem Feindbild, das die demagogischen Führer jahrelang vor diesen Massen aufgebaut, das sie ihnen eingetrommelt hatten. So sah der Prototyp des jüdisch-bolschewistischen Asphaltliteraten aus. Brauns Entscheidung, die Inszenierung abzugeben, die von heute aus gesehen gewiss unsinnig, ja sogar charakterlos erscheinen muss, schien damals möglicherweise sogar besonnen, sogar uneigennützig. Braun war schon lange der bei den Nazis bestgehasste Mann im Berliner Funkhaus. Er gehörte zu den ersten, die man 3 Jahre später nach der sogenannten Machtübernahme verschleppte und misshandelte. Vielleicht, wer weiß es, vielleicht konnte es der Sache dienen, konnte sie unauffälliger machen, wenn er neben den angeprangerten Namen des Dichters Döblin nun nicht auch noch seinen verhassten Namen setzte. Es hängt mit der Behördenabhängigkeit des damaligen Rundfunks und mit der so seltsamen Auffassung von Überparteilichkeit zusammen, dass die Berliner Funkstunde auch einen politischen Überwachungsausschuss besaß, der aus 3 das Programm überwachenden Männern bestand. Vorsitzender, ein Vertreter des Reichsinnenministeriums, Ministerialrat Scholz. Ihm zur Seite 2 SPD-Abgeordnete des Preußischen Landtags, Ernst Heilmann und Oswald Riedel. Zur Ehre dieses Ausschusses muss gesagt werden, dass er bis hierher mit dem Schicksal des Döblin-Hörspiels nicht das Geringste zu tun hatte. Wahrscheinlich aber tagte, während dem Sendesaal schon die Hauptprobe lief, im Büro des Intendanten Hans Flesch eine längst aufgeschreckte Redaktionskonferenz und entschied, das Stück vorsorglich abzusetzen. Die Mitteilung, dass es geschehen sei, ging, wie wir hörten, nur 4 Stunden vor dem angezeigten Sendetermin übers Mikrofon. Eine Sitzung des sogenannten Überwachungsausschusses aber fand erst am Tag nach diesem Ereignis statt, am 1. Oktober 1930. Das geht aus mehreren unlängst im Koblenzer Bundesarchiv wiederentdeckten Dokumenten hervor. Dies die Protokollnotiz. Herr Riedel erkundigte sich, aus welchen Gründen gestern die Aufführung des Hörspiels Die Geschichte des Franz Bieberkopf unterblieben sei. Herr Dr. Flesch erklärte, sie im Einverständnis mit dem Autor Döblin angesichts der jetzigen aufgeregten Zeit verschoben zu haben, um sie später als Hörfilm aus Schallplatten vorzunehmen. Herr Riedel meinte, dass kein Anlass vorliege, die Angstpsychose auch auf den Rundfunk zu übertragen. Demgegenüber halten die Herren Scholz und Heilmann, letzterer jedenfalls für die nächsten 14 Tage, bei der gegenwärtigen ungeklärten politischen Lage eine Zurückhaltung für angebracht. Demnach hätte der Autor Döblin angesichts der jetzigen aufgeregten Zeit wirklich selber verzichtet? Nein, sein angebliches Einverständnis ist auf die fragwürdigste Weise ins Protokoll gelangt. Beweis, auf wie fragwürdige Weise es wieder herauskam. Der Dichter dürfte sich die Aufnahmen seines Stücks an einem der folgenden Tage vor den Wachsplatten angehört haben, auf die man sie in Ermangelung der Sendemöglichkeit geschnitten hatte, und empört über die Striche Bings, mit dem er ja nichts verabredet hatte, erschien er beim Intendanten Flesch. Das Entscheidende, das für ihn an seinem Roman Wichtigste, fehlte nun ganz. Er lehnte die Inszenierung ab. Flesch blieb nichts übrig, als ihn mit Versprechungen zu trösten. Die neue Situation gab dem Intendanten gleichzeitig die willkommene Möglichkeit, die peinliche Formulierung zurückzuziehen, dass die Programmänderung angesichts der aufgeregten Zeit und im Einverständnis mit Döblin geschehen sei. Dies Fleschs Brief an den Ausschussvorsitzenden Scholz. Ich darf anregen, bei Punkt 6 den zweiten Satz vielleicht wie folgt zu fassen. Herr Dr. Flesch erklärte, dass im Einverständnis mit dem Autor Döblin das Stück umgearbeitet und auf Schallplatten aufgenommen werden sollte. Das Hörspiel gäbe, so wie es von der Regie zusammengestrichen war, insbesondere durch das Fehlen der wichtigen Hiob-Szenen, zu Missverständnissen Anlass. Die Welt und ihre Unparteilichkeit schien damit wieder ganz und gar heil. Aber war sie es wirklich? Wurde wenigstens die Zusage erfüllt, die man dem Autor gegeben hatte? Man muss sich sehr bald darüber klar geworden sein, dass man Döblins Stück überhaupt nicht mehr senden wollte, nicht mehr zu senden wagte, nicht mehr senden zu können glaubte. Stattdessen zog man es vor, von den Wachsplatten, die ja nicht lange gelagert werden konnten, so wie sie waren, Matrizen und Schwarzplatten herzustellen, denn in dieser Form konnte dann alles im Archiv verschwinden. Und so verschwand es für rund ein Vierteljahrhundert. Dies ist die traurige und beschämende, aber gerade deshalb pflichtschuldig in Erinnerung zu bringende Geschichte des Hörspiels vom Franz Bieberkopf, das bei Lebzeiten des Dichters weder in der Verstümmelung Max Binks noch vollständig je gesendet worden ist. Vielleicht hätte es noch einmal Gelegenheit zu einer Sendung gegeben, nämlich als im Oktober des folgenden Jahres 1931 der Bieberkopf-Film Premiere hatte und durchaus einigermaßen erfolgreiche Premiere. Doch ist die Gelegenheit nicht genützt worden. Ich kann es mit einiger Sicherheit bezeugen, denn ich habe um diese Zeit für eine kleine Berliner Zeitung das Rundfunkprogramm als junger Kritiker verfolgt und die Sendung hätte mir unmöglich entgehen können. Man muss es sich am Ende noch einmal mit aller Deutlichkeit vor Augen halten. All das geschah 1930, zu einer Zeit also, als noch die Gesetze, zumindest die des Anstands, zu herrschen schienen. Es geschah fast 3 Jahre, bevor die Nationalsozialisten auf ihre, wie sie beschworen hatten, legale Weise die Staatsmacht usurpierten. Genauer gesagt, bevor ihnen der altersschwache, altersgestörte Generalfeldmarschall hilflos die hilflose Staatsmacht auslieferte. Vom September 1930 an traf bei uns irrationale Angst die Entscheidung und es galt als vernünftig, nachgiebig gegen den Wahnsinn zu sein. Denn es ist ja doch von denen, die in dieser Darstellung genannt wurden, niemand verdächtig aus anderen Gründen als aus wohlmeinender Nachgiebigkeit gehandelt zu haben. Sie alle waren ja die Ersten, die man 3 Jahre später aus dem Nachtschlaf weckte und hinter Stacheldraht verwahrte. Sowohl Alfred Braun wie den Rundfunkintendanten Flesch und sogar diejenigen, deren Ausschuss die Rundfunkloyalität bewachte. Der Einzige, den die Mächtchen der Folgezeit eine Weile für sich missbrauchen konnten, war der treuherzige Schauspieler Heinrich George, der auf der Bühne die eiserne Faust in Goethes Götz ein bisschen zu oft harmlos, missverständlich deutsch geschwungen hat. Doch es war nun einmal seine Rolle und er war nicht nur als Biberkopf einarmig, sondern Linkshänder war sein Schicksal wie sein Rollenfach. Weshalb denn auch kein Geringerer als der große Regisseur Jürgen Fehling ihm diesen wortgewaltigen Nachruf widmete. Ein gütiges Geschick ließ ihn für uns, ganz kurz, ehe die alte deutsche Welt in Blut und Flammen unterging, in rücksichtsloser, dämonischer Spielart noch einmal alles zusammenfassen, was von Luther bis Barlach über die norddeutsche Tiefebene gegeistert ist. Engel und Teufel katzbalgten sich in seiner Seele. Er war der wildeste Totentänzer, der geborene Grabbespieler. Er war wie ein Gladiator. Er konnte es nicht lassen, um keinen Preis in die Arena zu steigen, in eitel prangender Rüstung, um vor seinem Cäsar sein Waffenspiel zu zeigen. Simson, die Säule der Philister einreißend, zum Schluss blind vor den Nazi-Größen die Harfe spielend, ein armer Elefant mit altem Rüssel, schon halb irre, die zaubervollsten Kreise beschreibend, noch in der tiefsten Erniedrigung seiner selbst groß und erschütternd, mag er dahin gegangen sein, wohin sein Dämon ihn zwang. Und Döblin? Er war ohne Zweifel derjenige, der auch nachher, unter allen, von denen wir hier sprachen, am meisten erduldet hat. Der Dichter, der dem alten, für immer versunkenen Berlin zwischen den beiden Weltkriegen mit seinem Alexanderplatzbuch das gültigste und bleibendste Denkmal gesetzt hat, hat wie kaum ein anderer der entwurzelten Emigranten an seiner Heimatlosigkeit gelitten. Und es gibt nicht wenige, die darüber hinaus der Meinung sind, dass dieses Schicksal ihn und seine seelische Struktur, die um vieles zarter war, als er sich anmerken ließ, vollends zerstört hat. Schon seine in Amerika erfolgte Konversion zur katholischen Kirche, über die sein Freund Brecht so verletzend und so verletzt gehöhnt hat, fast als wäre ihm selbst damit Unrecht geschehen, ist schwer verstehbar. Denn von Kierkegaards Kategorie des Einzelnen und vom Gewissen als letzter Instanz ist der Weg sehr weit bis zur Einfügung in den barocken Glanz einer irdischen Autorität. Dass man aber obendrein am Ende das Gefühl haben musste, der Dichter habe in den wenigen Nachkriegsjahren, die ihm blieben, mit bettelnden Händen den Menschen seine Bücher hingehalten, die sie ihm abzunehmen zögerten, dass er sich, dieser an Geist so hervorragende, körperlich kleinwüchsige Mann mit den hinter dicker Brille verkniffenen Augen, vielleicht in einem letzten ohnmächtigen Auflehnungsversuch uns Deutschen, die ihn ausgestoßen hatten, in der Uniform eines französischen Obersten präsentierte, dies alles hat denen, die ihn kannten, ebenso wehgetan wie zweifellos ihm selber. Verlockend wohl könnte es sein, am Ende dieser Betrachtungen Döblins bewegende Schilderungen von seiner Wiederbegegnung mit Deutschlands alemannischem Südwesten und dann mit seinem diesmal von Bomben zerwühlten Alexanderplatz zu zitieren. Doch tröstlicher ist vielleicht noch der Gedanke, dass es ihm erspart blieb, die Maske aus Glas und Beton und jene peinlich repräsentativen Bauten zu sehen, die man inzwischen über das einst so menschliche Gesicht seiner stets armen und wüsten, aber doch immer urtümlichen Heimat gestülpt hat. Sie hörten in der Reihe Pioniere der Radiokunst Die Soiree, Alfred Döblin, das Alexanderplatz-Hörspiel. Ein Kapitel Rundfunkgeschichte, dargestellt von Heinz Schwitzke. Es sprachen Christel Körner, Klaus Krauleidis, Helmut Wöstmann und Heinz Schwitzke. In der Hiobs-Szene hörten sie Hans Gogell und Bert Wesselmann. In der Abraham-Isaac-Szene Wolfgang Reinsch und Karl-Dirk Schmidt. Ton, Schnitt Gabi Kemper, Assistenz Stefanie Hoster, Produktion Hermann Naber.